Seid ihr überrascht? Ich fange nochmal so an. Ganz genau so. Genau. Wir haben unser erstes Outtake produziert, weil hier alles gequietscht hat. Es wird veröffentlicht im März 2019. Im März 2019 haben wir draus. Jetzt seid ihr aber in der echten Folge das Schaumbad. Ja, herzlich willkommen, mein lieber Gast. Die gleichen Gags nochmal. Schon zum 14. Mal zu Gast im Schaumbad. Hallo. Immer noch so aufgeregt. Dann rede ich auch wieder Kölsch, wenn du so kommst. Okay, danke, das war Folge 14. Oh Gott. Ein guter Start. Wir könnten also noch ein drittes Mal neu deswegen anfangen. Deswegen starten wir auch normalerweise mit YouTube-Videos, weil unsere Starts sind, glaube ich, echt schlecht. Wir sollten mal so einen Moderationskurs machen oder sowas. Oder einen Moderationskoffer einfach mitnehmen. Weißt du, so wie die Moderatoren halt haben, die so Veranstaltungen moderieren. Moderationskoffer. Was ist da drin? Zwischendurch so Kärtchen und Flipchart ballern und haben so coole Pins und so. Dann können wir alles visualisieren, währenddem wir hier reden. Geil. Davon haben die Hörer nichts. Sei denn, wir stellen die Fotodokumentation nach der Folge online. Mit so Kärtchen und so weiter. Kann man vor der Folge gucken, was denn in der Folge gesprochen wird. Gar nicht schlecht. Ja, machen wir aber nächstes Mal. Ab nächstes Mal. Ja. Ab April 2020. Du, ich bin total glücklich, dass wir voll im Plan sind eigentlich. So. Wir haben uns ja vorgenommen, jeden Monat eine Folge. Jetzt haben wir März und das ist die dritte Folge für dieses Jahr. Genau, im bösen Monat März. Wieso eigentlich im bösen Monat März? Weiß ich nicht, klingt witzig, Alliteration und so. Und auch. Und der Weltfrauentag. Weltfrauentag, das ist unsere Feminismus-Folge. Das ist wie der November ist der bösen Monat März. Genau, Feminismus fotzt. Ah, fängt gut an. Heute ist die Feminismus-Folge. Heute starten wir super. Ja, cool. Ich habe auch nachher noch was über eine Frau zu erzählen. Oh. Aber in der Rubrik hier mit dem Mann mit dem roten Iro. Okay, damit sind wir auf der sicheren Seite mit Frauenquote. Und so. Genau. Sehr gut. Die Frau heißt Alexa, so viel verrate ich schon. Alexa, ist das eine elektronische Frau? Verrate ich jetzt noch nicht. Aber okay. Kommt in der Rubrik so wie Sascha Lobo, von daher aufregend. Ist die Vermutung sehr groß. Du, ich war mal wieder unterwegs. Ja, und wieder reisen. Ich muss einen Fehler von letzter Folge gestehen. Und zwar war ich in Berlin in einem Leonardo-Hotel. Die haben da noch überall so Da Vinci-Bilder rumhängen. Ist das eine Kette? Nee, Leonardo-Bilder. Ja, das ist, glaube ich, eine Kette. Aber ich steige in den Fahrstuhl ein und rate mal, was da läuft. Leonardo Da Vinci's Hits von... Nee, aber Fahrstuhlmusik. Ich habe ja letzte Folge noch behauptet, war noch nie in einem Fahrstuhl, wo Musik läuft. Und da war so ein klassischer Fahrstuhl. Ja, also so Easy-Listening-Musik und zeitgleich hat eine nette Frauenstimme, die zweite Frau in der Folge heute, immer gesagt, 8. Etage. Nicht, war ein hohes Gebäude. Hatte 10 Etagen. 10, nicht schlecht. Mein Hotelzimmer war aber in der 8. Etage. Das war eine gute Sicht gehabt. Ja. Das ist die erste Sache, die ich aus Berlin berichten kann. Aus der Hauptstadt. Gute Aussicht gehabt. Ja, ich habe oft... Wie heißt denn mal dieses große Klinikum? Wacht mal. Charité. Da habe ich drauf geguckt. Das ist ja ein wahnsinnig großes Gebäude. So weit kennen wir ja gar nicht in Stuttgart. Nee. Habe ich gedacht, Mensch, hier sollte ich mal hinziehen und einen Maultaschenladen aufmachen. Das ist eine Idee. Ja. Mache ich auch demnächst vielleicht. Weil ich bin ja großer Berlin-Fan. Wie würde das heißen? Maultäschle Prüben? Ja, zum Täschle einfach nur. Zum Täschle? Ja. Oder der kleine Herrgottsbescheißerle. So. Würde ich sofort kaufen. Da kann man da noch einsteigen als Investor. Du kannst mitmachen. Ich brauche ja jemanden, der authentisch Schwäbisch sprechen kann und du kriegst ihn ja so halbwegs hin. Für einen Berliner haut es hin. Ja, ich muss mich da wirklich konzentrieren und ich, meine, die sind ich ja dann flieg da sofort auf in wenn Berlin. Ich da mit meinem Eifel Singsang da hinter Maultasche. Gibt es irgendwas Maultaschen-Äquivalent aus der Eifel? Was ist denn eine Nationalspeise? Bei uns? In der Eifel, ja. Weiß gar nicht, ob da eine Nationalspeise... Nee, es gibt nur schlimmes Zeug eigentlich so. Also so. Aber es gibt jetzt nichts Berühmtes wie eine Maultasche oder Königsberger Klops? Nee, gibt es keine Spezialität. Also müsste ich mich weit aus dem Fenster Lehnen, aber so gut, Himmel und Erd oder so, aber das ist so rheinländisch so. Ja. Ahornsirup oder nee, so. Himmel und Erd halt. Himmel und? Erd. Erd, wie Erde. Ja, Kartoffelpüree. Nee, Kartoffeln mit Apfelmus und dazu Blutwurst. Ach du Scheiße. Ist wirklich eklig. Okay. Ja. Aber ja, gut, so Apfelmus ist sehr, sehr beliebt in der Apfelmus. Kartoffelbrei mit Apfelmus. Kartoffeln mit Apfelmus und Blutwurst. Okay. Schmeckt sogar noch besser, als man denkt. Also als, ja, diese Blutwurst, als Kind habe ich das schon mal gegessen, aber das ist schon ein perverses Gericht. Aber die Blutwurst ist auch nicht so eklig wie hier im Süden. Also der Blutanteil ist geringer, das ist eher eine grobe Bratwurst. So. Okay. Also schon so ein bisschen matschig, aber nicht super matschig. Irgendwie. Gut, dann, ja. Dann. Aber mach lieber Maultaschenladen ja. In Berlin. Ja. Aber man isst überall zu Äppelschmerz, also Apfelmus. Äppelschmerz. Mein Opa war so ein richtiger Apfelbauer, der hat auf alles Apfelmus gehauen. Der, hatte wahrscheinlich der auch hat sogar, glaube ich, in die Suppe Apfelmus gehauen. Und der hat ein großes Stück Apfel, da wurde einmal im Jahr Apfelmus gemacht, dann standen im Keller 800 Gläser Apfelmus. Geil. Mein Opa hat am Tag 3 gegessen. Und lebt er noch? Oder wie alt ist er geworden? Oh, er ist relativ alt geworden. Ja, aber ich glaube, es lag nicht am Apfelmus. Ja. Ja, aber vielleicht doch. So, sind ja eingetupperte Vitamine. An apple a day keeps the doctor away. Ja. Also Äpfel machen alt. Äpfel machen alt. Kauft Äpfel. Kauft deutsche Äpfel. Ich fände es auch geil, wenn man mal die scheiß Kerne rauszüchten würde aus Äpfeln. Ja, bei, stell dir mal einen Apfel in Bananenform vor, in so einer Schale. Und man kann das so abziehen. Und dann ist da einfach so ein langes Stück Apfel. Stimmt, das wäre voll praktisch. Also das geht zumal kernlose Weintrauben... Haben sie ja auch hinbekommen. Ja, jetzt Melonen gibt es jetzt kernlos. Ja, warum nicht die Äpfel? Ja, das ist das nächste Ding. Ich glaube, es werden aber auch weniger. Neulich mal einen Apfel aufgeschnitten, früher waren mehr Kerne in den Äpfeln. Ja. Ja, da waren die Typen auch kerniger. Gibt ja auch den Bund deutscher Äpfel. Und, ja, das BDE. Kommt mir bekannt vor, ja. Ja, die sind immer auf Nazi-Demos gegangen. Ah ja, genau. Da, sich so als haben halt dann immer geschrien, wer gibt der deutschen Jugend Kraft? Apfelsaft, Apfelsaft. Also, die waren ganz lustig. War auch so ein bisschen Satire. Ja, vielleicht gibt es die sogar noch. Bestimmt, aber bestimmt hat die Partei die gefressen. Wahrscheinlich, ja. Und auf Nazi-Demos gehen macht ja auch weniger Spaß, weil die verstehen ja mittlerweile auch weniger Spaß. Apropos Nazis, ich war ja in Berlin. Oh ja. In der Reichshauptstadt. Neben dem Fahrstuhl habe ich auch noch ein großes Scheitern gehabt. Mhm. Und zwar habe ich versagt. Direkt neben dem Fahrstuhl? Also lokal oder... Im Hotel, ja. Ja. Also ich habe nämlich unten an der Rezeption die Schlüsselkarte bekommen und die war tatsächlich ein bisschen komisch von der Schrift her. Also du wusstest nicht genau, wie man die in die Tür reinstecken soll. Bin dann hochgefahren, habe die Karte reingesteckt, Tür geht nicht auf. Versuch alle Möglichkeiten, die man mit so einer Karte machen kann. Die Tür geht nicht auf. Oh. Steck sie nochmal rein. Oh, ich weiß schon, worauf sie nachfragt. Die Tür geht nicht auf. Dann bin ich runter zur Rezeption gegangen und da waren zwei nette Herren. Wo sind die Nazis in der Story? Da kommen keine Nazis. Ach so. Aber wegen Berlin. Die Nazis so. Waren ja auch hauptsächlich in Berlin. Ach so, ja. Dann bin ich mit einem Typen wieder hochgegangen vom Hotel, der war sehr freundlich, hat mir dann erklärt, wie man die Karte benutzt und sie funktionierte. Was mir schon sehr unangenehm war und ich auch meinte, können Sie mir die einfach nochmal neu entsperren. Darf ich fragen? Schon du warst im falschen Stockwerk? Nee. Okay. Also irgendwie hat er... Als der Typ wieder da war, Vorführeffekt, die Karte angenommen. Ja, ja. Dann bin ich, Hetman. Bin ich durch Berlin gezogen und habe das Berufliche getan, was ich tun musste. Komm um 6 wieder in dieses Hotel, geh hoch, steck die Schlüsselkarte rein, sie funktioniert wieder nicht. Woraufhin ich runter, also ich war ja immer im 8. Stock und der Fahrstuhl hat immer relativ lange gedauert, wieder runter zur Rezeption gefahren bin. Da war dann eine Rezeptionistin, die schon so gemalte Augenbrauen hatte und ziemlich zickig aussah. Oh. Und der habe ich dann gesagt, meine Karte tut nett, könnte ich vielleicht eine neue haben? Dann hat sie mir eine neue gemacht. Hast du gesagt, meine Karte tut nett? Ja, meine Karte tut nett. Tut nett. Nee, meine Karte ist, kann ich eine neue haben? Dann hat sie mir eine neue gemacht. Ich fahre hoch, sie funktioniert nochmal. Ich habe wirklich wieder alle Kombinationen ausprobiert. Dann war ich langsam ein bisschen sauer, weil ich dachte, Moment mal, die Tür... will mich doch mobben. Dann bin ich aber runtergefahren und habe dann gemeint, sie tut noch immer nicht. Und dann meinte sie so, ja, sie müssen die richtig rum reinstecken. Und dann bin ich ein bisschen sauer geworden. You und meinte don't say. so, you don't say, das ist nicht die erste Hoteltür, die ich aufmache. Und ist sie mit mir gekommen und die Situation war schon sehr frostig. Also, weil ich tatsächlich felsenfest behauptet habe, die Tür ist kaputt und sie meinte, gedacht hat, der ist so dumm. Dann kommen wir oben an. Sie sagt mir, ja, probieren Sie doch einfach mal aus. Und ich stecke, weil ich so nervös war und dachte, oh Gott, du darfst jetzt nichts falsch machen, stecke die Karte natürlich vor ihren Augen falsch rum rein. Und Oh. dann meint sie so, ja, so ist auch falsch rum. Und ich so, ja, ich habe eben auch alles probiert. Ja, dann drehen Sie mal einmal. Ich stecke die Karte rein und die Tür geht auf. Und da war ich wirklich der Depp. Und ich weiß noch immer nicht, wo dran lag. Ich habe mich auch an dem Tag nicht mehr getraut, aus dem Zimmer rauszugehen. So kalt. Weil einfach ich tatsächlich sehr sicher bin, zweimal war der typische Vorführeffekt und ich war wirklich der Idiot. Dann alle Arbeitstermine Ja. sausen lassen und bist einfach im Zimmer Bin geblieben. einfach weinend im Zimmer geblieben und habe irgendwas auf Arte geguckt. Musst du mal mit der Das Karte ist. auch den Strom anmachen in dem Zimmer? Ja, Ja, das habe ich immer das ging aber. auf Anhieb hat das auch Das funktioniert. wäre cool, wenn du das auch noch verbockt hättest. In Nochmal deinem runter. dunklen Dann hätte Zimmer. ich mich wieder ausgesperrt. Ja, einfach eine Woche in einem dunklen Zimmer, du Zimmer. traust dich Ich nicht mehr traue mich raus. nicht mehr raus. Aber eine kostenlose Flasche Wasser hatte mein Hotelzimmer, von daher Immerhin, ne? habe ich überlebt. Und auf dem Flur war ein Getränkeautomat, wo man sich Bier ziehen konnte. Das ist cool. Ja. Jetzt, aber da habe ich mich auch nicht mehr hingetraut. Da hat mir die Tür zugefallen. So ganz schnell. Oder den Ja. Automat zur Tür ziehen und dann, dast du immer Wahrscheinlich, mit ja. einer Hand die Tür aufhalten kannst und mit der anderen stehst du da ausgestreckt auf dem Flur und kaufst Bier. Ja, dafür war der Weg zu weit. Also das war wahrscheinlich jetzt so eine Podcast-Geschichte. Da hat jemand zugehört und dachte so, du bist auch doof. Aber erzähl doch noch länger, weißt du. Und dann fahre ich zur Rezeption. Aber ich wollte sie einfach mal erzählen. Hat mich nämlich tatsächlich ein bisschen belastet, dass ich Ja, zu dumm klar, war, in ey. mein Hotelzimmer reinzukommen. Ja, so ein dummer Schwabe in Berlin. War die Mitarbeiterin, war das so eine richtig fiese Berlinerin? Es war so eine richtige, wo du weißt, die sieht privat, hat die nicht dieses schicke Kostümchen an und die hat bestimmt schon mal sich irgendwo mit einer anderen von der Disse geprügelt oder so. Also so Typ Proll irgendwie so ein Okay. bisschen. Ja. Auch so Lagenbräune und so Okay. diese gemalten Augenbrauen. Und auch so, wahrscheinlich auch so Mitte 30, noch sehr unangenehm gemacht Oh, hat. Ja. schlimmstes Alter. Ja. Bei allen. Bei allen Menschen, ja. Die hören alle Depeche Mode und naja. Und reden von früher. Früher. Früher war es besser. Aber das ist doch schön, ne? Hast du mal wieder was erlebt? Hast mal wieder verreist? Ja. Ähm, 2 Tage Berlin. ich Wow. war ich, ich war seit Jahren nicht mehr verreist. Wir müssen mal wieder, ich muss mal wieder mehr Du verreisen, musst dass auf wir andere Kontinente auch wieder, genau, weil dass wir wieder Stories erzählen du können. bist ja eher so der, ja, der Der Ost Interkontinentale. interkontinentale Ja, Typ, ja. ja, so aus allen Ecken der Welt berichten, Ja, währenddem ich Europa ist gar nicht meins. deck ich ab. Ich bin Ja. sozusagen der, Der Europa-Dude. ich weiß nicht, wie er heißt, der früher Frontal 21 moderiert hat, weißt du, der mit den Hasenzähnen, der ist ja mal in Paris jetzt. Walter Theo Mörs. Koll. Theo Koll. Theo Koll. Sieht aus wie so eine Mischung aus Pfeife der Mauswanderer und hier Alfred E. Neumann von Mad. Wenn man die Ja, genau. übereinander legt, dann hat man Theo Koll. Gott, oh Gott, Alfred E. Neumann. Ich kannte mal einen Alfred, der aussah wie Alfred aus Mad. Alfred E. Neumann. Ja, und der hieß auch wirklich Alfred. Das ist lustig. Ja. Und wie hieß er mit Nachnamen? Altfrau. Nee, irgendwas Altmaier. eher Polnisches. Ah ja. Ja, also kein klassischer deutscher Ja, Nachname aber wie Neumann oder Altmaier. es ist eigentlich cool, wenn man Alfred E. Neumann ähnlich sieht. Da, Und auch noch Alfred heißt. ja, denken die Leute sofort, der muss lustig sein. Ich habe ihn immer Erl genannt. Erl ist auch ein super Erl, Spitzname, ja. viel zu selten benutzt. Auch Leute, die Alex heißen, werden nie Erl genannt. Warum nicht? Das Weil, ist doch total cool. ja, gut. Oh Mann. Ja, so wie Joachims immer Joe Ja, genau. heißen oder Michael immer Mike und Andy und Oder Pete. Alle nennen Pete. mich Pete. Ja, mich nennen auch alle John. John. John. John. John Paul. Obwohl ich noch immer nicht verstehe, warum Williams in den USA entweder Bill oder Will. Also wie kommt man von William auf Bill? Weil B und W ein ähnlicher Laut ist. William. William. William. William. Würde unseren Freunden den Kanadiern auf jeden Fall nicht passen. Also B und V ist ja auf Spanisch zum Beispiel auch vertauscht. Ein V spricht man B aus und ein B spricht man F aus. Ja. Die sind völlig wahnsinnig geworden. Ja. Ist verrückt. Die spinnen. Oder 7, 7, V, B, naja. 7? 7? 7 up. 7 up? 7 up. 7? 7 up, die Sprite für den... Für den Latino. Underdog für den Latino, die Latino-Sprite. So machen sie auch immer Werbung in... Ja, die sagen ja auch S-Pride. Also ernsthaft, die spanischsprachigen Menschen. S-Pride. Ja, die können ja nicht ohne ein Vokal davor sagen. Stimmt. So wie... S-Pride. Mir fällt jetzt nichts ein, aber es gibt einiges, die sprechen es dann so aus. S-Pride. S-Pride, ja. Also wie Esprit. Ja, ist ja eh schön, eigentlich auch so. So landestypische Besonderheiten, so wie die Italiener die einzigen sind, die Donald Duck Pompalino nennen. Pompalino. Oder hier die... Deutschen nennen es Donald Duck. Also manche. Ja, also die sprechen halt einfach Deutsch aus. Mhm. Das ist ein deutsches Können, einfach mal Sachen übersetzen, so wie Tupperware. Funktioniert wunderbar. Stimmt, ja. Kannst du einfach so sagen. Ein Kindergartenfreund von mir hat immer Lucky Luke gesagt. Lucky Luke. Dann habe ich ihm gesagt, nein, das heißt Lucky Luke, das ist Englisch, heißt Lucky. Ja. Und dann sind wir zusammen in die erste Klasse gekommen, haben Buchstaben gelernt. Und das U zum Beispiel. Und dann hat er gesagt, guck. Guck heißt Lucky Luke. Ich hab's doch gesagt, heißt Lucky Luke, das ist ein U und kein A. Lucky Luke. Ja. Ja. Aber das kommt daher, dass irgendwie seine Familie aus Nordengland stammt und die sprechen sowieso alles komisch so aus. Und dann hat er wohl von so... Lucky. Ne, die sagen wir, da in Nordengland, in Manchester, in der Gegend spricht man U immer U aus. Lucky. Lucky. I'm lucky. Lucky. Ja, siehst du mal. Aber wen guckt er denn an, wenn er so lucky ist? Doppel-O. So hieß die Frau von unserem Altkanzler. Lucky? Lucky Schmidt. So, Lucky Schmidt. Lucky Schmidt. Auf amerikanisch Lucky Schmidt. Ja. Ja, aber auch schön, so Sachen einfach, darf man ja schon machen. Ich bin mit meinen Eltern früher auch, wenn wir in Köln waren, gern mal zum Pizza Hut essen gegangen. Pizza Hut, ja klar. Den Pizza Hut, klar. Den haben wir uns gerne aufgesetzt. Aber das ist auch so eine Fastfood-Kette, oder Fastfood ist es ja auch nicht ganz, dafür funktioniert es halt nicht schnell genug. Ja. Aber so Pizza Hut ist echt so ein absteigendes Ast auch so. Also ich glaube, die Pizzen sind auch immer schlechter geworden oder man hatte früher weniger Anspruch. Ich habe da als Kind nie gegessen. Ich habe das erste Mal da gegessen mit Mitte 20 und dachte, was ist denn das für eine Scheiße? Früher fand ich, als Kind war ich Fan, deswegen mussten wir da immer hin. Ja, Kinder. Aber ich war tatsächlich auch so, dass ich Fan von dem Salatbuffet da war. Ich hatte als Kind ein kleines Fable für Salatbuffets. Ein seltsamer Junge. Ja. Schatz, Jean-Paul wird ein seltsamer Junge. Gehen wir noch an das Salatbuffet. Deswegen habe ich McDonald's auch immer gehasst, weil die kein Salatbuffet hatten. Und dann habe ich immer gefragt, wo ist denn das Salatbuffet? Damals habe ich noch sehr norddeutsch gesprochen. Ja, ja. Wo ist denn das Salatbuffet? Wo der Salat? Der Salat. Habt ihr auch Nordseekrabben? Die mache ich mir gern drüber. Als Croissantchen. Croissantchen. Das ist so ein norddeutsches Ding. Ja. Kleines Croissantchen hier. Wir wussten nicht, wie man Croutons ausspricht. Deswegen haben wir immer Croissantchen genannt. Croutons und Croissants. Ist ja eigentlich beides ein Croissantchen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und was ist dann ein kleines Croissant aus Frankreich? Ein Croissantchen. Ein Croissantchen mit. Croissantchen. Und Croutonchen. Croutin. Croutin. Wir sollten eigentlich auch mal eine Folge in Quebec machen. Da haben wir ja große Fans der Kanadier und der französischen Sprache sind. Ja, stimmt. Ja. Das Schaumbad reißt. Lass uns das doch mal. Also, wenn wir so Mitte 40 sind. Dann machen wir ein paar Folgen aus Quebec. Quebec? Ja, genau, das hatten wir uns doch eben mal vorgenommen, dass wir eine Reise machen mit Mitte 40. Stimmt, ja. Nur wir zwei. Plan war ja mal Afrika, aber lass uns doch Quebec machen. Wir machen Quebec, weil wir sind frankophil und Kanada-Fans. Kanada-Fans. Vielleicht können wir da noch kurz nach Amerika rüber. Ja, aber nur ganz kurz irgendwie. Oder wir machen sowas, Wir lassen uns tatsächlich innerhalb von einer Stunde, packen wir wahrscheinlich uns in den USA verhaften zu lassen, weil wir an der Grenze schon was politisch Inkorrektes gesagt haben. Das wäre was, ja. Ja. Ich glaube, das kann man durch unkorrektes Sagen, wird man verhaftet dann. Amerika ist An der nicht. Grenze schon, glaube ich, ja. Gibt so ein paar Schlüsselwörter, die du wahrscheinlich sagen könntest, so. Ja, gut, wenn du so Bombe oder so einen Ja. Scheiß sagst. Aber das ist ja nichts politisch Geladenes, Oder sondern du gibst eher. einfach auf dem Formular für die Einreise an, ich plane terroristische Anschläge. Jo. Ja. Und dann fragen sie nochmal und dann sagst du, jo. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Und dann wirst du nämlich schön durchsucht. Hast du die amerikanischen Behörden schon mal angelogen? Ich war noch nie in den USA, Achso, ich deswegen. habe die nämlich schon mal angelogen, indem ich gesagt habe, nein, meine Vorfahren waren keine Nazis. Da gab es früher diese Frage Ja. mit, sind Nazis in deiner Verwandtschaft? Habe ich gesagt, nö. Nö. Schon mal eine fette Lüge. Sorry, Amerika. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dir. Das ist ja auch, Nationalsozialismus wird ja genetisch weitergegeben. Das ist ja Braunes Blut wie pumpt durch braunes meine Blut, ja. Adern. Deswegen auch die braunen Flecken hier überall im Bart. Ja, Echt? Oh ja, das ist ja schlimm. Naja. naja. Ist deine Mutter weg im Urlaub? Oder wo kommen die braunen Flecken hier heute? Ach, die hab ich noch gar nicht bemerkt. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Vielleicht habe ich mir den Po nicht ordentlich abgewischt. Und dann über den Boden gerieben, Oh, keine Ahnung. wollen wir die Rubrik machen? Du wolltest doch heute Dinge, die aus Körperöffnungen kommen, Ach ja, machen. genau. Ja, Ja, können wir eigentlich dann mal wieder reviven. lassen wir noch den Abbinder reinlaufen. Ping Pong Bang. Dinge, die aus Körperöffnungen kommen. Schön, schön, den nochmal gehört zu haben. Ja, wir müssen mal wieder alte Kategorien reviven. Dein schön gemachter Abbinder, finde ich. Der Pups am Ende gefällt mir gut. Ja. Ja, hab ich komplett selber mir ausgedacht. Ja. Ist nicht geklaut von was anderem. Nee, glaube Nee, ich sofort, ja. Würde ich nie. Wir hatten noch mal die Terra X Musik irgendwann. Die habe ich selber komponiert. Die hat, ach so, die ist auch von dir, Ja, das ist ein ja. Zufall. Alles Ich zusammen. habe ich hab ja den Vorspann von Markus Lanz gemacht. Der kommt von mir. Den hast du gemacht. Ja, damit können wir heute aufhören, habe ich Ah, komponiert. okay, Ja, cool. da habe ich die Rechte. Ich habe den gerade gar nicht im Kopf. Wir können wir nachher hören, wenn Ich wir freue zum mich drauf. Rausswingen. Haben wir bis dahin vergessen? Wenn ihr euch jetzt auf Markus Lanz Melodie freut, vielleicht kommt sie wahrscheinlich nicht. So wie die Kategorie Sachen, die aus Körperöffnungen kommen, habe ich auch schon wieder vergessen. Hast du vergessen, was du Ja, erzählen wolltest? nee, genau, das ist mir heute Morgen gekommen. Vielleicht weißt du das, du als Biologe Ja. zum einen und zum Und anderen Zoologe. Zoologe und zum dritten Sozialarbeiter. Sozialarbeiter, Du hast ja Zoologe, Sozialsachen studiert. Zoologie, ja. Ja, Sozialzoologie. Du aber auch. Ich auch, ja, wir Ja, haben ja ja. zusammen. Deswegen weißt du wahrscheinlich und fragst mich jetzt einfach ab. Ja, du bist auf jeden Fall besser als ich gewesen. Du hattest irgendwie eine 1, wo ich eine 1 minus hatte. Weißt du noch? Ja, wo ich das Sternchen von Herrn Professor Specht bekommen habe. Ja, hast du diesen Unser kleinen Sticker Lehrer, Dr. Professor da? Ja, Specht. oh, da war ich sauer, dass ich Ja. diesen Sticker nicht gekriegt habe. Ein Oh, da war ich sauer. Sternchen-Sticker und zu Weihnachten hatte ich mal einen Tannenbaum. Bei einer Hausarbeit. Nicht schlecht. Ja, einen schönen Tannenbaum-Sticker. War so einer mit Filz vorne drauf. Also diese. Oh, die. Ja. Oh, das sind die ganz Die sind geil. geil, ja. Wir können ja mal unsere Sticker-Alben Müssen wir machen. tauschen, ja. Ja. Aber Körperöffnung. Genau, warum, vielleicht weißt du das, muss man vom Rauchen kacken. Das ist doch so der Klassiker. Kaffee und Kippe und dann kann ich aufs Klo hier. Nö, nee, habe ich keinen Erklärungsansatz. Fällt mir tatsächlich nichts Aber ein. auch, Aber aber nicht mal Herleitung. Also ich meine, nee. das geht ja nicht in Aber den Magen. gibt es ja auch noch extremer, wenn du eine Zigarre zum Beispiel auf Lunge rauchst. Ja, genau. Dann sollst du ja direkt Flatulenzen bekommen. Aber. Genau, oder man hört es immer von, was weiß ich, Leute, die das erste Mal rauchen und dann kriegen sie sofort Ja. Dünnschiss und. Ja, dann gibt es ja auch den Spruch KKK. Ja. Morgen Kaffee kipp kacken. Ach Irgendwie. so. Er muss ganz schnell dann sagen. Ach Kaffee kipp so. kacken. Kaffee, Kippe, Kacken. Ah, ich habe KKK immer mit was anderem Die haben verbunden. sich danach benannt. Die sind ja auch braune Chaos Scheiße. Computer Club. Der Chaos Computer Club. Diese Die braunen sind, Schweine. glaube ich, mit C schreiben die sich. Nee. Doch. Okay. CCC. Doch. Chaos Computer Was war Club. dein KKK? Hier die mit den weißen Kapuzen und den braunen Popos. Ach, die Geister. Die Geister. Geister. Die Geister. Gruselgang. Die haben alle zu viel Casper geguckt. Nee, ich habe tatsächlich, da wäre interessant, mal tatsächlich einen Biologen zu fragen. Genau, weil es geht ja überhaupt nicht in den Magen, der raus, sondern in die Lunge. Oder ja, geht ein bisschen in den Magen auch. Und der reizt den Magen wahrscheinlich, so oder der Darm im Endeffekt sagt. Also bei Kaffee kann ich es ja nachvollziehen, dass man davon, also das ist ja irgendwas, was macht, stimmt, das macht mit dir was Magen. Im Bauch. Ja. Aber Rauch, also. Du, ich habe letztens auch gehört, wenn der Magen knurrt, dann wäre gar nicht der Magen, sondern der Darm. Also der Darm macht die Geräusche. Oder die Lunge. Nee. Der Verlangen nach Kaffee. Kaffee, ja. Und ein Kaffeerauch. Nee, aber der Darm soll die Geräusche machen und es wäre sogar gesund, wenn der knurrt. Dann hätte man gar keinen Hunger, sondern dann arbeitet der Darm gerade. Aha. Und ja, aber das ist der rein theoretisch Gluckern. Müsste er dann Kaffee mit Zigarette total gesund sein, weil dann der Darm anfängt zu arbeiten. Das weiß man ja, dass Kaffee und Zigaretten gesund sind. Da gibt es ganz viele Studien. Und gerade am Morgen soll der Darm ja arbeiten, deswegen ist sozusagen, was dem Büroarbeiter der Kaffee ist, es auch dem Darm der Kaffee. Naja, also, oder? Ja. Ja. Mir fiel gerade keine schöne Metapher ein. Apropos Studien. Ja. Laut einer Studie waschen sich irgendwie 11% der Männer nicht die Hände nach dem Toilettengang. Glaube ich sofort, wenn du mal einmal auf einer öffentlichen Toilette warst. Und 3% der Frauen. Und ja, genau, Studie irgendwie Uni Heidelberg war jetzt, wurde jetzt. Du, ich glaube, da steckt sogar noch, und jetzt kommt der Zoologe raus, soziale Erwünschtheit drin, weil wenn du mal auf der Toilette, auf einer öffentlichen Toilette bist, ist die Quote noch schockierender, finde ich. Ja, ja. Ja, weil das, aber ich denke immer, warum, also es ist doch viel wichtiger, sich den Arsch zu waschen als die Hände, oder? Nach dem Toilettengang. Also ich putze mir mal lieber den Hintern ab als meine Hände. Ich verstehe nicht. Du. Also finde ich wichtiger, wenn ich auf dem Klo war, dass ich mir dann meinen Popo abwische. Ja, aber man kann ja auch beides machen. Ja, das sowieso. Aber ich finde das ein bisschen. Ja, wie 11% wichen nicht den Popo ab. Ja, das war jetzt nicht Inhalt der Studie, aber das haben sie, da wurde gar nicht drauf eingegangen. Ja, aber das macht ja wahrscheinlich jeder. Oh Mann, der zündet überhaupt nicht. Achso. Ja. Nee, du meinst, die sind Ausschlusskriterien oder wie? Nee, das ist ein Gag gewesen. Ein ziemlich guter. Vielleicht stand ich so am Schlauch und alle zu Hause sind sich jetzt am Kaputtkugeln. Ich bin ja, wahrscheinlich. Bin auch heute auch nicht fit, weil so dann mit dem Fahrstuhl, da denken wir nochmal nach. Wenn ihr gerade in der U-Bahn sitzt und den Podcast hört und laut loslachen musstet, dann tut mir das echt leid, dass ich mir verstanden habe. Nee, dann seid ihr cool. Genau. Und Jean-Paul Prüm ist total uncool und taggt meinen Super-Gag nicht. Ja, ich denke aber nochmal drüber nach. Wenn ihr andere Leute in der U-Bahn seht, die lachen. Ja, vielleicht erklärst du mir nachher mal in der Pause, wenn ich dann wieder lachend einsteige. Ja, fehlen wahrscheinlich auch einfach Teile, habe ich immer weggelassen. Von dem super vorbereiteten Gag, für den ich extra den Einspieler gebastelt habe. Ja. Nee. Ja, heute ist. Jetzt ist der Wurm drin. Der Wurm ist draußen. Der Wurm ist draußen. Der Wurm ist draußen. Und dann ist irgendwie die Luft drin. Und witzig sind wir alle. Ja, aber du hast Bipo in Dosen gekauft. Jetzt kann eigentlich nur. Boah. Extra für dich? Ja, Jonas von Kilwärmer hat vollkommen recht. Das ist das einzige Bier, weil kalt auch warm schmeckt. Also scheiße. Nee, aber es schmeckt halt warm. Also das ist jetzt kalt von der Temperatur her, aber du hast so einen warmen Geschmack im Mund. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Damit sollten die mal Werbung machen. Das ist Magie. Aber nichts mit Siegelhopfen, sondern einfach Bitburger. Stimmt es eigentlich, dass das bei euch in der Gegend, also in um Bitburg rum, dass es da anders schmeckt als hier? Das habe ich schon öfter gehört. Nee, aber also die Stubbis sollen da dort besser schmecken. Also es gibt halt eine Flaschenform, die nur in der Eifel auch deswegen beibehalten wurde. Und das ist tatsächlich kein nochmal zu einem Legend, sondern Bitburger hat Mitte der 90er mal entschieden, sie steigen auch auf die, damals haben wir Silberhäschen gesagt, weil sie da noch so einen silbernen Hals hatten, auf die klassischen Bierflaschen um. Also auf die 0,33er mit dem dünnen Hälschen. Ja. Und die Bitburger Stubbi-Flaschen sehen ja aus wie zum Beispiel auch bei Astra. Astra. Wie so eine kleine Handgranate. Und dann hat Bitburg aber auf diese Flaschen umgestellt und die hatten eine riesen Umsatzeinbuße in der Eifel, weil die ganzen Eifel-Fußballmannschaften einfach ihren Kasten Stubbi gewohnt waren. Stopp. Dann stellt Bitburger die Flaschen um. Da war jeder pisst. Ja, klar. Und deswegen wurde der Stubbi wieder eingeführt. Also er war kurz weg, aber die Umsatzeinbuße waren so groß. Und ich weiß nicht, ob es besser in der Eifel schmeckt, weil man trinkt da ja kein anderes Bier. Ach so. Also du trinkst ja immer nur Stubbi. Und Nur. deswegen kann es natürlich auch sein, dass man, wenn man dann außerhalb mal ein anderes Bier getrunken hat, dann nochmal ein Bitburger und nochmal ein anderes, kommt nach Hause und da stehen wieder die üblichen Stubbis, dass man halt einfach denkt, Mensch, schmeckt aber auch schon gut. Oder sie kommen halt tatsächlich relativ frisch aus der Brauerei. Ne? Das ist ja. Vielleicht ist das der Vorteil. Weil ich habe das mal von einem gehört, der kam aus Trier, das ist ja auch da in der Gegend. Ja, sind 30 Kilometer nach Die Bitburg, trinken auch gern mal ein Stubbi. Ja. Und der meinte, hier in Stuttgart schmeckt Stubbi ganz anders als bei denen. Du bekommst ja auch selten Stubbi. Wenn du in den Supermarkt, also Getränkemarkt kriegst du es doch. Nee, aber ein Kasten Stubbi ist selten. Da sind tatsächlich die Silberhähnchen, wie man gesagt hat. Ja. Okay. Und nur bei Sonderaktionen kriegst du hier auch Stubbi. Also wenn er mal im Angebot ist. Ich habe auch einen Kumpel, der mit mir studiert hat, der hat mir immer, weil er dachte, ich fahre voll drauf ab und weil er selbst gerne getrunken hat, wenn irgendwo ein Kasten Stubbi für einen Zehner im Angebot war, ja, habe ich immer von ihm sofort eine SMS bekommen. Da hat er mir noch SMS geschrieben. Stubbi im Getränkemarkt, ja, im Nordbahnhof oder so. Das hat ihn schon mal 59 Pfennig gekostet, ja, die SMS. Und nee, Cent waren noch. Schon. Schon. Ja. Naja. Ich finde es aber witzig, immer Pfennig zu sagen. Pfennig und Mark zu sagen, weil dann so klingt das so. Klingt mal cool, ja, und alt und erwachsen, ja, und so. Ja. Ich rechne auch noch immer um. Ich rechne ja ständig noch um, gell? Also. Ja, ich arbeite ja auch in einem Verkaufsding. Ja. Da wird mir auch oft gesagt, das sind ja 12 Mark. Ja. Wenn ich 6 Euro von denen will. Schon von Inflation gehört, du alte Nulpe! Habe ich dann gehört, als ich da war, wo du verkaufst. Und schreist du immer rum. Ja, ich brüll dir mal an. Von Inflation gehört, du alte Nulpe! Diese Rentner, die falte ich immer zusammen. Ne? Ja. Ja, aber immer nur mit demselben Standardsatz. Du alte Nulpe! Schon mal von Inflation gehört, du alte Nulpe! Ja, das ist mein Standardsatz, ja. Oh, hier, die Packung ist angerissen. Schon von Inflation gehört, du alte Nulpe! Können Sie mir helfen? Ich krieg gerade schlechte Luft. Schon mal von Inflation gehört! Die alte Nulpe. Du alte Nulpe. Ich habe neulich auch ein kubanisches Geldstück in meiner Kasse gefunden. Und dann dachte ich, wo kommt denn das her? Weil das ist illegal. Ja, stimmt. Du darfst kein Geld aus Kuba ausführen. Genau. Ja. Und da war sofort irgendwer vom CIA da. Ja, direkt abgeknallt. Stand hinter dir. So ja, zwei Typen. Einfach so, wo kommt dieses Geld her? Und es ist das. Donde esta la biblioteca? Donde esta la biblioteca? Das heißt doch, wo kommt das Geld her, oder? Wo kommt das Geld her? Habe ich in Community gehört. Biblioteca. Ich habe den guten Donde esta la biblioteca, ja, Rap. Das war, ja. Hast du auch Community gehört? Ja, daher komme ich ja drauf. Ja. Gute Sitcom gewesen, irgendwie. Ab der vierten Staffel habe ich irgendwie verloren. Oh, das ist bis zum Ende sehr gut. Und dann gab es noch mal eine neue, die habe ich aber nicht geguckt. Ah, okay. Hast du die... da gibt es so eine Sonderfolge, eine Doppelfolge mit diesem Paintball-Match. Ja, die ist hervorragend. Ach, ja. Der Hammer. Ja, ganz groß. Super Serie. Also wer Community noch nie gesehen hat, kann mal reingucken. Auf jeden Fall. Gibt es halt nicht auf den großen Streaming-Plattformen, deshalb wird es kein Mensch kommen. Stimmt, ja. Damals hatte ich auch noch kein Netflix-Abo. Ja. Da habe ich das bei Kinox. Ich weiß nicht woher. Punkt. Hat Porn. Hat mein Lebensgefährte runtergeladen. Achso, runtergeladen? Ja. Aber von so einer Plattform kannst du ja auch so Streaming-Zeug. Also ich habe die damals halt von ProSieben aufgenommen. Das ist ja legal. Kassette? Ja. Und guck mir die und aus. Stimmt, und von dir habe ich sie, glaube ich, kopiert. Ja. Genau. Aber war alles legal. Ja. Genau, da habe ich diese. Ich habe extra zwei Videorekorder, dass ich die Kassetten vervielfältigen kann. Sehr gut. Ja. Cool. Cool, richtig cool. Ja, richtig cool, 40. cool. Auf jeden Fall, Sachen kamen aus Körperöffnungen und das haben wir hiermit abgehakt. Oh, wir haben Sachen abgehakt. Vielleicht sollten wir nochmal mehr abhaken, also eine Dynamik sehr ja, gut drauf. Das kommt ja auch gut an bei den Fans. Ja, bei den Fans. Abhaken. Ja. Vielleicht brauchen wir irgendwie so ein Hakengeräusch. Oh, kam das denn her? Gerade geschnitten. Nee, wir haben hier so einen Profi da, der macht normalerweise für die Sendung der Maus, wenn die Maus so Geräusche kriegt. Mm. Der sitzt hinten da im Raum, da hat der alles mögliche Zeug und dieses Wichgeräusch, dieses Abhakgeräusch hat er gerade mit einer Peitsche und einem Blech gemacht. Ah, okay. Ich dachte, es wäre der von Police Academy, der kann das mit seinem Mund. Ach, alles. Der mit dem Mund? Nee, nee. Aber der ist zu teuer. Der ist zu teuer. Der ist wahrscheinlich auch schon tot. Der Typ ist von der Sendung von der Maus, der sitzt im WDR-Studio, wo man die Geräusche macht. Mm. Der kann die machen. Können wir also abhaken. Blech und Peitsche. Danke. Super. Geil, Achim. Danke, Achim. Achim. R. AC. R. AC. Ja. Genau, Roberts werden ja auch Bob genannt. Wegen William Bill. Ja. R und B ist ein ähnlicher Buchstabe, ja. Hat so eine Ausbeulung oben. Ja, R und B. Ja, aber schon kein verwandt. Mensch würde in Deutschland einen Robert Bob nennen. Oder, nö. Hi, ich bin der Robert, du kannst mich aber auch Bob nennen. Oder Richard wird auch Dick genannt. Stimmt, ja. Und das ist noch viel lustiger, weil Dick heißt ja Hahn auf Englisch. Richard Nixon oder Tricky Dick genannt. Ja. War sein Nickname. Richard Nixon ist auch mit der lustigste Präsident direkt nach Ronnie Reagan. Ronnie Reagan. Ja. Ja, lustig sind viele. Lustig sind viele, ja. Ich bin mal gespannt, ob man in 20 Jahren auch über Donald Trump lacht und denkt, damals Anfang bis Mitte der 2000er. Ja, über den am allermeisten. Oder jetzt ja, aber sehr vielleicht viel ist es auch so schlimm ausgegangen, dass man halt erstmal so diese. Vielleicht ist keiner mehr da zum Lachen. In den 50ern waren Hitler-Witze auch noch nicht so inflationär. Da hat man noch ein bisschen weniger gelacht. Zumal man ein bisschen aufpassen musste, weil der Nachbar im Büro ja noch ein Altnazi sein konnte, aber weil zu wenige Beamte da waren, hat man halt die nochmal eingestellt. Auch schon abgehakt. Kritische Betrachtung der deutschen Geschichte. Und wir haben Hitler gesagt. Und wir haben Hitler gesagt. Ich wollte mal eine Folge ohne Hitler zu sagen. Du hast ganz am Anfang schon Hitler gesagt. Nee, da habe ich Nazi gesagt. Ja, und Möse. Also Möse. Was hat denn Hitler mit Mösen zu tun? Gar nichts. Ja. Hey. Doch, am Ende war er kurz verheiratet. Mit ja, Frau Hitler. Aber ich glaube, er hat ihre... Ich glaube, da lief gar nichts zwischen Eva und Adolf. Nee, das... Nee. Glaube ich auch nicht. Obwohl Hitlers Orgasmusgesicht wahrscheinlich sehr lustig war. So ein bisschen verbissen. Ja, so wie er immer geguckt hat. Ne? Ja, ja, und dann hat er so die Oberlippe so ein bisschen gezittert, dann ist immer der Bart so vor und zurückgegangen, wie so ein Pinsel. Er war ja auch Maler, da konnte er wahrscheinlich gut seinen Pinsel schwingen. Oh. Nicht schlecht. Jo, machen wir nochmal einen Einspieler. Ich hab ja noch mal ein Video wieder entdeckt, was ich sehr gut finde. Ehemaliger Offenbacher Fußballpräsident, auf unser Schweizgeld angesprochen wird. Der hat uns ja mal Geld in die Schweiz überwiesen, aber er leugnet es. Okay, ja. Ich bin gespannt. War so ein Reporter da und hat ihn gefragt nach dem Schweizgeld für Schaumbad. Okay, dann bis gleich. Wo ist denn das Geld hin, das Sie den Schaumbad in die Schweiz überwiesen haben? Dreckschwein. Dreckschweine, ja, was fällt denen ein? Ja, Frechheit. Frechheit. Ja, also ich kenne die Hintergründe ganz. Aber er hat unser Geld ja einfach in die Schweiz überwiesen, warum er das jetzt so abstreitet, der Willi. Ja, da ist ja auch nichts dabei, Willi Konrad. Nee, finde ich auch. Also wir brauchen ja Untersetzer zum Beispiel für unser Bier. Dann genau. Ist Schweizgeld ja sehr gut. Absolut, ja. Legendärer Typ auf jeden Fall. Willi Konrad. Willi Konrad, habe ich nie von gehört. Auf bundesligalegenden.de auch einiges über ihn gefunden. Und zwar diese Geschichte, diese Schweizgeld-Geschichte ist halt tatsächlich so, dass er, also er war dann Spielerberater irgendwann bei Dresden, aber kurz nach der Wende, ja. Und hat da wohl ganz, ganz viel Geld mit seinem Kompagnon veruntreut Ja, und dann immer in die Schweiz überwiesen und so weiter. Und das Schöne ist, ein Sinnbild für den windigen Wessi, der aus sich aus den Taschen der naiven Ossis bereichert hat. Und er wurde tatsächlich nie verklagt. Und er hatte aber vorher auch schon ein paar sensationelle Dinge am Laufen. Und zwar war er bei Offenbach mal, Kickers Offenbach, auch Manager und wollte dann den Kölns Keeper Manglitz abwerben und hat da der aber nicht direkt mit dem in Kontakt gebracht werden sollte, der Frau von dem Keeper Geld auf einer Raststätte gegeben in einem Koffer. Die haben sich auf einer Autobahnraststätte getroffen. Er hat der Geld zugeschoben und dann ist der komischerweise dann zu Offenbach gewechselt. Und auch dafür wurde er aber nie belangt. Also, Ja, vielleicht. weil er einfach wusste, wie er sich zu wehren hatte. Der windige Wessi. Reporterfragen, ja, der windige Wessi. Offenbar ist ja neben Eintracht Frankfurt einer meiner Lieblingsfußballvereine. Die Vorwürfe lauten Veruntreuung und Bereicherung an Spielertransfers in sechsstelliger Höhe. Ja. D-Mark aber. Und das ist ja nur dann noch. Ja. Das ist ja dann in Euro nur dreistellig. Genau. Also 10.000 Mark sind 500 Euro. Ja. Und waren ja also sechsstellig, wahrscheinlich in unterer, also wahrscheinlich genau 100.000 Mark, 50.000 Euro. Ja, das ist Und dann die auch dann durch stellig. zwei sind 25.000 Cent. Und dann bist du ja auch bei. Also das hat doch jeder mal. Aber super Mal. Typ, auf jeden Ja. Fall, glaube ich. Also ja, auch privat wahrscheinlich echt Ja, angenehm so. der hat auf jeden Fall Swag. Aber ich finde, wenn du auf hässig ausrastest, dann hat er immer noch irgendwas Nettes an sich so. Total, ja. Ja, okay. Ja. Ich war bayerisch. Keine Ahnung. Ich habe gestern Horst Seehofer wieder im Fernsehen gesehen. Das ist ja. Bayer hat mir in der Der letzten Folge, Heimatminister. unser Heimatminister, unser Bayer, der sagt wo. Der Islam gehört ja nicht zu Deutschland, hat er mal wieder gesagt. Ja, aber das ist ja Wie kommt er das denn da jetzt? Das ist ja Mensch, was völlig Neues. komisch. Landtagswahl in Bayern, Angst vor der AfD, einfach mal so einen Satz sagen. Der Horst. Super. Aber ich finde Horst, Was für ein jetzt Horst. ist ja auch sein Nachfolger Söder in Bayern. Horst, die soll noch 4 Jahre Heimatminister jetzt machen, das wird super. Und Das wäre danach fantastisch. Ich freue wäre mich ich für eine richtig drauf. Neuauflage von Ein Bayer auf Rügen, aber mit Horst Seehofer in der Hauptrolle. Nicht schlecht, ne? Ja. Vielleicht bavarisiert er dann die Nordsee. Ja, der Kreidefelsen wird Weißwurstfelsen auf einmal. Das ist die Ostsee. Rügen ist in der Rügen ist Ostsee. Ostsee, ja. Das mit der Brücke auch. Genau. Ja. Ja. Gibt zwei Ostseeinseln, glaube ich, nur. Ja, bestimmt. Fehmarn und Rügen. Und Usedom. Soest. Soest. Gibt wahrscheinlich mehr Ostseeinseln, als man denkt. Ja, und Finnland. Fehmarn. Schweden. Also Skandinavien ist auch eine Ostseeinsel. Ja, stimmt, eine Ostsee-Halbinsel. Aber da ja dahinter Russland kommt und da alles zugefroren ist, Russland ist auch nur eine kanadische Insel. die grönländisch-kanadische Meerflappe, sagt man auch zu Russland. Ja, Ja. das Kanada Kanadas. Kanadas, genau. Stimmt, auch Kanada braucht ein Kanada. Aber ist Alaska nicht. Nee, Alaska ist die. Das Kanada der USA. Kanada der USA, ja. Ja, neulich hatte ich noch mal einen guten Kanada. Bad Cannstatt ist das Kanada Stuttgarts? Ja, kann man so sagen, ja. Man muss ja auch über den Ist ja Fluss auch drüber, ja. BC, BC. British Columbia. Ach, stimmt, ja. Ja. Ja. So wie, ja, das Vancouver. Vancouver. Wie der Vancouverianer sagt. Ja, die sprechen da so. Vancouvare heißt er, glaube ich. Vancouver. Oh, Vancouvare. Der Vancouvare. Der Vancouvare Stuttgarts. Ja, der Vancouvare Stuttgarts ist der Bad Cannstatter. Ja. BC, British Columbia of District of Colombo. Habe ich letztes Mal gesehen, läuft gerade auf ZDF Neo. Colombo. Inspektor Colombo. Ja, habe ich, mochte ich sehr. Ja. Aber das ist blöd, die verraten immer den Mörder am Anfang. Ja, aber das Geniale ist ja auch, wie Columbo mit seiner Ja, der weiß es immer von geschickten Anfang an. Art, die Täter, die denken immer, und dieses Erzählmuster würde heute auch gar nicht mehr funktionieren, jede Folge gleich zu erzählen. Aber Ja, du weißt, wer der wie Täter viel ist. hat er? Dann kommt 5.000 Folgen? der verpeilte Columbo, wo die Täter mal denken, den muss ich gar nicht ernst nehmen, weil der ist ein bisschen gestört. Und dann am Ende, pam, Ja. hat Columbo so in die Falle getrieben. Peter Falk. Peter Falk. Eine Frage hätte ich da noch. Ein, genau, und dann zack, zack. Bam. Stimmt. Geiler Typ. Ja. Peter Falk. Lebt er noch? Peter Falk. Ja. Ich glaube, der ist tot. Schade. Aber was hat Peter Falk außer Columbo gemacht? Nix eigentlich. Auch ein paar Filme, glaube ich, schon. Der ist der. Ich habe aber keine Ahnung. Der ist der. Der ist der Matula der. Kanadas. Kanadas. Der, nee, der amerikanischen Krimiserien ist er der Matula. Nee, dann. So wie Matula ist ja ein Sidekick von dem anderen Typ stimmt, gewesen. Ja. Peter Falk. Und Peter Falk war allein. Ja, aber das Lustige ist Sidekick. Ja, bei Ein Fall für zwei gab es schon sehr viele Anwälte, aber nur einen Matula. Also die anderen Schauspieler haben immer gewechselt, außer hier dieser Matula-Schauspieler. Ja, ja, so kann sein, ja, weiß ich nicht mehr. Läuft nämlich immer noch. Schon wieder immer noch mit Matula? Immer noch mit Matula, ja. Ist der nicht schon 1000? Der ist schon 1000. Der also ist als Kind habe ich das schon angekauft. Der war mal irgendwann in der Talkshow und hat auch ein paar Sachen gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung es ging. Aber es war alles so, also so ganz normal ist der nicht. Aber wenn du ja immer den gleichen, ich meine, der macht ja auch immer das ähnlich wie bei Columbo. Er hat ja eigentlich immer nur der gleiche. Ja. Er kriegt am Anfang der Folge, kommt ein bisschen zu nah an die Verbrecher ran, kriegt ein paar auf die Nuss, wird einmal übel zusammengeschlagen und am Ende schlägt er nochmal irgendwie übel zusammen. Das ist ja so die Matula-Logik. Ja. Ja. Und er ist halt so dieser klassische Junggeselle, der. Ja, ja, so ein ja, cooler Typ. Ja, so. Aber der war damals schon uralt und dachte ich, was, dieser alte Mann und mit den jungen Mädels redet ja, er dann ja so. Mit seiner fetzigen Lederjacke. Im Endeffekt der Helmut Kohl, der Helmut Kohl des Abendprogramms. Helmut Kohl hat ja auch einiges weggefickt. Ja, kann man nicht anders sagen. Angeblich. Angeblich. Angeblich. Angeblich. Hat ja auch seine Haare gefärbt, Helmut Kohl. Aber wir hatten noch neulich drüber gesprochen. Der Russenfreund Helmut Kohl. Er stirbt als nächstes. Ja, ist Gerhard Schröder schon gestorben oder was? Nee, aber nee. Also vielleicht müssen wir das nochmal anpassen. Also unsere Leute sterben ja nicht. Wir sind jetzt nicht gestorben ja, den ganzen Monat. Wir haben noch sieben. Wir hatten die Queen. Und wir haben noch 7 Monate. Wir haben über 2018 geredet. Ach so, okay. Das und ist der nächste wie gesagt, Folge. Ich gucke jeden Tag. Aber wir können da ja noch ein paar auf die Liste nehmen. Thomas Gottschalk. Lass uns noch Matula auf die Liste nehmen. Ja, Peter Falk, falls er noch lebt. Peter Falk, der ist aber schon tot, glaube ich. Und ich nehme noch Stephen Hawking auf die Liste. Wir zeichnen ja am Mittwoch auf. nee, das glaube ich nicht. Was? Stephen Hawking, der wird nicht sterben. Nee. Diese Woche. Ich glaube auch nicht. Sonst würde ich ja nicht so einen Witz machen. Ja. Der total. Vor allem ist es der beste Finanzminister gewesen, den wir je hatten. Stephen Hawking? Ja. Die schwarze Null stand unter ihm. Ja. Und in Starlight Express hat er auch super Chuchu gespielt. Chuchu! Oh, die Folge habe ich gar nicht gesehen. Von Starlight Express. Gute Serie. Ist das das mit dieser Schrift, die am Anfang im Weltraum kommt, oder? So Starlight Express. Ja, wo mit Captain, mit Captain Spock. Captain Spock. Captain Spock ist doch dieser Stephen Hawking. Klingon. Ja, und Stephen Hawking als Chuchu im Rollstuhl. Ja. Ja, aber also ich finde, hat er immer gut gemacht. Kabinett Merkel 1, 2 und 3. Ja. Als ist der eigentlich jetzt noch in der aktuellen Regierung mit drin? Stephen Hawking? Nee, der ist tot. Achso. Also der stirbt bald. Wahrscheinlich. Ja, pass auf dich auf, Wolfgang. Wolfgang, Stephen Hawking. Wolfgang. Ja, das ist auch so ein Ding wie Bob wird zu Robert, Stephen wird zu Wolfgang. Ja, stimmt. Und im Prinzip alles die gleichen Menschen. Bob Kelso. Ja. Bist du eigentlich Olympia-Fan gewesen? Hast du dir das angeschaut? Nein. Nee. Nein. Weil ich bin gerade so ein bisschen, ich finde, man sollte Olympia und die Paralympics einfach zeitgleich machen. Da wird ja auch sehr viel Fernsehprogramm von beiden Veranstaltungen so. Oh Gott, weißt du, dieser Wintersport, manchmal, weiß nicht, schaut man ja schon rein und denkt sich so, warum schaue ich denn jetzt zu? Ach, läuft nichts anderes. Aber dann noch so geballt, so Olympia plus Paralympics. Ja, nee, vor allem Winter-Olympia, was soll das? Also Olympia-Sommer mag ich ganz gern, gucke ich auch gerne, weil es einfach Schwachsinn ist, aber viel hergibt. Aber Winter halt null, das interessiert mich aber gar nicht. Ja, aber das ist das traditionelle Olympia eigentlich. Was sie auch damals in Griechenland hauptsächlich gemacht haben. Ja, die hatten viel also Schnee. Das war ja noch während der Eiszeit. Während der Eiszeit. Ja. Also Biathlon wurde ja von den Griechen erfunden. Ja. Um gegen die Trojaner im Endeffekt zu siegen. Mit den Luftgewehren. Mit den Luftgewehren, deswegen wird heute ja noch auf Pferde geschossen. Also auf große Pferde. Holzpferde ja. wird ja noch geschossen, ja. Warum gibt es Biathlon nicht im Sommersport eigentlich? Weil finde ich total unfair. Da gibt es scheiß Triathlon. Stimmt. Ja. Aber also ich schwimme gerne, ich laufe gerne, aber ich hasse Fahrradfahren. Und deshalb brauchen wir einen Biathlon für den Sommer. Meine Knarre habe ich immer dabei, wenn ich laufen gehe. Ja, die habe ich immer dabei. Um die Frau zu erschießen. Und da nehme ich den Rückgriff auf unsere allererste Folge, um die Frau zu erschießen, die ihrem Hund den Arsch abgelöst hat. Ja. Die hätte nämlich echt verdient. Die hätte verdient. Mich bis heute, ich habe ihn nicht live gesehen, aber allein die Vorstellung, manchmal habe ich da noch Angst vor. Ja, die hätte ich direkt abknallen sollen. Oh Gott. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Ich habe meine Knarre dabei. Tja. Tja. Tja. Weil es kein Biathlon gibt, sondern nur Athlon. Athlon. Und ich mache immer Athlon. Athlon. Decathlon. Decathlon. Da kannst du für alle Sportarten mal kaufen. Das ist Deck ist 10 dann, ne? Decathlon. Decathlon. Das ist doch aber übersetzt. Ja, das ist dieser Sportler, aber Dekade ist 10. Stimmt, 10 Athlon. 10 Zehnkampf. Zehnkampf. Gibt's aber ja. Zehnkampf gibt es ja schon. Ja, aber kein Biathlon. Kein Dual, also Bi-Kampf. Doch, klar. Im Winter. Im Sommersport aber nicht. Nordische Kombination ist eben meine Lieblings. Das ist einfach so, als wird mal so ein, hätte man so einen Lostopf genommen und hätte mal geguckt, welche Sportarten man wischen kann. Weißt du, was die nordische Kombination ist? Ja, ich glaube, du hattest mir schon mal erzählt. Ich habe es auch vergessen. Skispringen und Langlauf. Ah ja, fast gleich. Ja. Also wie kommt man da drauf, diese zwei Sportarten zu einer zu mischen? So, jetzt springt ihr erstmal von der Schanze und dann lauft ihr noch eine Runde. Ja, wenn man dann schon, kann man zurücklaufen zum Start der Schanze. Wenn die wenigstens die Schanze hochlaufen würden und dann runterspringen. Das wäre cool. Vor allen Dingen auch ohne so Zeiten, weißt du, wer als erster oben ist, darf dann wieder runterspringen mit den gleichen Skiern. Da müsste man sich mir entscheiden, ob man diese großen Schlappen springen nimmt oder diese dünnen Langlaufskier. Und dann würde sich irgendwann ein Skimodell durchsetzen. Und ich wette, wäre das unsichere. Ja. Nee, die hätten dann so dünne... Obwohl, nee, dann fliegt man ja auch nicht weit. Halt, die müsste man ja auch gar nicht. Man muss ja nur schnell runterkommen, muss ja nicht weit runterkommen. Stimmt, ja. Ja. Aber je weiter man fliegt, ist Fliegen langsamer. Fliegen ist langsamer als Fahren, ja. Wahrscheinlich, ja. Nee, das ist tatsächlich auch so, weil beim Abfahrt, wenn die zu lange Luftphasen haben, ja, stimmt, dann werden die langsamer, ja. Das ist wie bei Quake 3, wenn du da auf so ein Jump-Pad springst, bist du viel leichter wegzusnipen, als wenn du läufst. Ja. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe noch immer die Super NES Mini. Ist da jetzt kein Quake 3 Konsole. Drauf. Nee. Das könnte man doch mal rausbringen. So ein 90er-Jahre-PC in Mini. Sagen wir so ein PC von 1999, 2000, wo dann alle coolen Sachen vorinstalliert sind. Ja. Wie Colin McRae Rally. Zum Beispiel. Alles, was wir in unserer Kindheit so gespielt haben. PC. Siedler 2. Ich habe hauptsächlich noch auf dem 486er gespielt als Kind. Ja, gut. Dann, ja. Ja, und da hat man Golden Eggs zum Beispiel gespielt. Oder das heute, oh, da würde ich heute gerne nochmal spielen, Lemmings. Oh ja. Ja. Das war ein gutes Spiel. Ja, mochte ich auch. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, das wäre nochmal, also sowas als Mini rausbringen gibt es bestimmt dann. Ich habe neulich auch ein Mega Drive Mini gesehen. Ja, ja, also mittlerweile haben sie alles im Mini rausgebracht. Ich freue mich dann auf nächste Weihnachten, dann gibt es bestimmt den N64 Mini. Da freue ich mich auch drauf. Hoffentlich ist James Bond Golden Eye drauf. Wir sind voll in der Technik-Diskussion. Da bietet sich doch was an. Oh, was könnte da jetzt kommen? Vielleicht unsere Technik-Rubik? Hobbyk. Hobbythek. Hobbythek. Die Technik-Hobbythek mit Sascha Lobo. Der Mann, der gut aussieht und immer ernst guckt. Ich nicke gerade. Ja. Also, groovt euch ein. So wie Sascha Lobo. Du hast ein rotes Giro. So wie Sascha Lobo. Du hast einen starken Blick. So wie Sascha Lobo. Du hast eine feste Meinung, so wie Sascha Lobo. Du hast einen roten Iro, wie Sascha Lobo. Du hast einen roten Iro, wie Sascha Lobo. Du hast einen starren Blick, wie Sascha Lobo. Und eine feste Meinung, wie Sascha Lobo. So wie Sascha Lobo. Immer wieder gut. Ja. Sollten wir mehrmals pro Folge machen. Ja, finde ich auch. Genau, jetzt müssen wir über Technik reden, weil... Ja, du hast dir Gedanken gemacht über Technik. Nee, du, ich bin vor zwei Tagen drüber gestolpert und zwar... mache ich mir kurz noch ein Bier auf. Alexa, diese tolle Idee von Amazon, sich so ein Teil nach Hause zu nehmen, versteht ja genauso wenig wie einen Thermomix kaufen. Also gibt manche Sachen, die ich mir niemals kaufen würde, so wie Alexa. Aber Alexa lacht wohl einfach manchmal. Also mitten in der Nacht oder so, ohne angesprochen zu werden, ohne ein Codewort zu hören oder sonst irgendwas. Also dieses Teil fängt halt irgendwann an zu lachen und hat extra rausgesucht. Und zwar klingt das auch ganz, ganz wenig bedrohlich. Es klingt total, also bedrohlich, aber irgendwie menschlich auch. Ja. Also als hätte ein echter Mensch gelacht und nicht so eine Computerstimme. Und Amazon wusste jetzt aber auch nicht, woran es liegt. Also machen wohl ein paar Alexas. Oder Amazon Echo, wie der eigentlich heißt. Amazon weiß auch nicht, woran es liegt. Nee, die wollten jetzt aber beheben. Aber das ist schon lustig, du stellst dir so ein Teil in dein Schlafzimmer und dann fängt er einfach mal nachts an zu lachen. So ein bisschen fies auch. Gruselig, ja. Und da ist natürlich die Frage, fängt die Technik heute schon an, sich gegen uns zu verbünden? Ich habe letztens auch so ein Video gesehen von einem Typen, der die ganze Zeit einen Roboter tritt, weil der so ein Gleichgewichtssystem hat. Der kann halt Pakete tragen und trägt die immer zu so einem Wagen. Und er steht halt mit dem Besen da und schubst immer diesen Roboter oder wirft ihm die Pakete runter. Und der Roboter hebt immer wieder brav dieses Paket auf und geht auch in den Wagen. Und dann kommt der Typ wieder und kickt ihn und sie wollen demonstrieren, wie gut dieser Roboter funktioniert. Du siehst aber einfach nur einen Typen, der wirklich 4 Minuten lang hart einen Roboter mobbt. Also wie so ein Bulli auf dem Schulhof wird der Roboter die ganze Zeit fertig gemacht. Vielleicht rächt dich Alexa jetzt schon für diesen Roboter. Ja. Meine These. Kann gut sein, ja. Macht Sinn. Da kann man eigentlich froh sein, keine Alexa zu Hause zu haben. Wie ich finde. Wir können ja nochmal das sympathische Lachen kurz hören. Ja, nette Lache. Ja, stell mal vor, du wirst davon nachts wach. Also so. Ich würde mich sehr aufregen, dass ich wach werde, aber ja. Aber diese Alexa, also wieso sollte man Alexa nehmen, wenn man die Google-Tante nehmen kann? Die gibt's doch auch, wie heißt die? Die heißt einfach nur okay Google. Also es gibt ja eine von Google, eine von Apple und Amazon. Ja. Apple heißt Siri. Genau. Ja. Wie die hat ja auch nicht jeder, der ein iPhone hat. Warum sind es immer weibliche Stimmen? Das ist eine gute Frage. Das war ja auch früher schon ein Navigationssystem. Die vorher eingestellte Stimme ist immer eine weibliche. Ja. Ja. Ich habe mir dann irgendwann den Kaiser runtergeladen. Oh Gott. Für meinen TomTom. Oh nee, warst du so einer? Ja, ja. Oh nee. Ich bin mal bei einem mitgefahren, der hatte Yoda. Oh. Oh, furchtbar. Ja, ich hatte mal den Kaiser, aber der hat normal gesagt, nur halt mit so einem... Der hat halt einfach wie Franz Beckenbauer geredet. Ja. Oh, und war am Ende mit dem Fahrtverlauf sehr einverstanden. Ja, mit dem Fahrtverlauf war ich sehr einverstanden. Ja. Yoda war immer so, die dritte Ausfahrt des Kreisels, du nehmen musst. Achso, nee. Also. Mein Franz hat einfach nur gesagt, jetzt biegst links ab. Biegst links ab. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also, ja, das und war ich hatte mal so Marcel Reich-Ranitzky als TomTom-Stimme, die habe ich mir auch tatsächlich beide 2005, glaube ich, runtergeladen. Und der war anstrengend. Biegen Sie links ab! Und den hast du eine halbe Stunde. Was geil wäre, Zed von Police Academy. Ja, auch super. Ja. Dritte Ausfahrt, los! Oh, Zed. Oh Gott. Ah, Zed hat uns sehr zusammengeschweißt, als wir damals auf der Party waren. Ja. Die ganze Party, Zed gibt's den, beide, den Podcast, oder? Stimmt. Ja, nee, ja. War zwischen erster und zweiter Folge. Ja, ganz schon. Ja, stimmt. Ja. Aber es war die Party, wo wir uns verbündet haben. Vorher waren wir nur professionell. Als uns unsere Agenturen zusammengeschmissen haben und gesagt haben, ihr Jungs, jetzt war ihr passt, wir haben ihr seid halbwegs lustig, ihr seid hier wie Hoko und Schmaß. Wir haben das in der Marmo rausgefunden, die Leute wollen Leute wie euch. Genau, jung, dynamisch, hübsch. Einer trägt eine Brille, der andere nicht. Ja. Einer trägt macht Unterwäsche, der andere nicht. Eigentlich sollte man eine Fernsehsendung machen, Zirkus Schnalli-Schnulli. Zirkus Schaumbadi, der Schaumbad-Zirkus und dann haben wir den Podcast bekommen. Petro Schaumbadi ist auch nicht schlecht. Petro Schaumbadi. Guter Name. Ist gut, ja. Wäre ich Zauberer und würde Namen so Ruf kaputt machst. Wieder drei Rippen gebrochen. Du bist der Mösenmärz. Ich bin ein normaler Mensch. Mösenmonat März. Ja, gar nicht schlecht. Pedro Schaumbadi. Pedro Schaumbadi. Soll er dein Künstlername werden? Ich nee, bitte nicht. Pedro Schaumbadi. Ja, nee, also müsste jetzt auch einer in die Ankündigung zu dieser Folge schreiben. Pedro Schaumbadi. Ja. Ja. Ja, mal gucken, was unsere, was die Abteilung daraus macht. Was die Marketingabteilung daraus macht. Unsere Sue, die immer unseren Podcast hochlegt. Genau. Ja. Bei uns heißt sie Sue. Auch Sue? Ja, ja, die macht beide. Nur bei uns dürfen ja keine Frauen reden. Gott, Gott. Über welchen Podcast reden wir wieder? Ach, der uns immer die Themen klaut. Ich bin mittlerweile ja auch davon überzeugt, dass der mit, ich sag mal, umsatzstärkste Podcast, der mittlerweile auch von eBay gesponsert wird. Ja, das habe ich neulich gesehen. Sie haben einen Spot geschaltet vor. Ja, ja, der kommt jetzt immer und sie haben sich auch tierisch drüber aufgeregt, dass die Leute sich tierisch drüber aufregen. Ich finde es auch nicht so schlimm, weil 5 Sekunden ist. Ja, es ist aber, scheißegal, ja, ja. Natürlich, aber es ist schon, aber passt nicht. Nee, irgendwie auch uncool. Ja, uncool ist es sowieso, ja. Aber also ich weiß noch, irgendeine Folge haben die drüber gesprochen, dass sie niemals Werbung machen würden, außer für einen guten Zweck. Und dann kam sowas. Also fand ich komisch. Ja, aber dann kommen sie wieder in ihr selbstreflexives Gedudel rein. Ja, man kann deine Meinung auch ändern. Genau. Jetzt schauen wir, bleibt real. Ja. Wir machen nur Werbung für Sachen, die... Wir haben schon wieder ziemlich viel Bitburger-Werbung auch gemacht. Ja, wieso machen wir eigentlich ständig Bitburger-Werbung? Vielleicht kriegen wir da auch ein Sponsoring. Wie, ja. Wie wohl, da Kultur, bin ich auch transparent. Ich habe ja als Autor schon mal eine... schon mal 24 Döschen von Bitburger geschenkt genau, bekommen. Da vielleicht kriegen wir für Schaumwald auch mal. Wer uns Sachen schenken will, wir nehmen eigentlich alles. Ja. Also Peter nimmt alles von Heckler und Koch. Und ich ich bin dann von der anderen Seite. Also ich nehme Bratlinge oder so. Oder Tee. Nee, ein Hippie bin ich auch nicht. Würde ich nicht. Was bist du für ein Langweiler? Ja, ich wollte... Knarren, du kriegst Tee. Also da sind Knarren deutlich cooler. Nee, ich krieg eine Blume, die ich dann vorne in eine Knarre stecke. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Freude. Weiß ich nicht. Komm mal. Im Prinzip hatte Nicole ja recht mit der weißen Gitarre. Lena meinst du? Nicole Meyer Landrut. Ach ja. Thomas Müller Landrut. Stimmt, Lena hatte ja gar keinen Nachnamen. Die hieß Nicole. Wie hieß Nicole mit Nachnamen? Ja, eben. Wer hat jetzt Satellite gesungen? Nicole. Nicole, genau. Nicole war Frieden hat Lena Müller-Landrut. Genau, ja. Und Nicole war die Magersüchtige, die kein Englisch konnte, dann die Lieder auf Englisch gesungen hat und dann alle gesagt haben, oh, das ist dieser moderne, neue Oxford-Blablabla-Dialekt, obwohl sie einfach nur die Sachen falsch ausgesprochen hat. Zum Beispiel ein U wie ein U ausgesprochen hat. Weil sie halt kein Englisch konnte. Und dann hieße man Medien, ach Mensch, die Lena, die redet den und den Slang. Und dabei einfach, natürlich kann ich alles als Slang. Ein Bayer redet ja auch kein Deutsch. Und wenn jetzt ein Bayer redet eh eigentlich wie ein Zuwanderer, der versucht, Deutsch zu lernen. Der hat ja auch immer so den Knoten in der Zunge. Ja. Eigentlich sind die Bayern die Kanadier Deutschlands. Na, das ist unfair gegenüber Kanada. Stimmt, ne? Ja. Bayern Entschuldigung, ist Kanada. Das Texas Deutschlands. Ja, ich sag mal so, der Ahornsirup ist mir näher als der süße Senf. Aus beides lecker. Ja, eigentlich schon. Ja. Süßer Senf ist schon ganz gut. Oberster ist auch gut. Und Weißwurst ist auch lecker. Es gibt schon gute bayerische Produkte, muss man wirklich sagen. Brezen. Brezen. Obwohl ich Schwäbische besser finde. Man kann ja eigentlich nach Franken. Die Franken sind ja auch die Kanadier Bayerns. Genau, Franken ist Kanadier Bayern. Und dann fährt man halt nach Bamberg. Die haben eh gute Biere. Ja. Und da kriegst du auch dieses ganze Essen. Und es gibt ja auch einen Schwaben in Bayern. Ja, stimmt, ja. Ja. Ja, Augsburg. Ja. Augsburg. Augsburg. Augsburg. Ist ja die schwäbische Hauptstadt immer gewesen, traditionell. Stuttgart war nur so ein Randkaff. Ja. Ja, genauso wie Karlsruhe ja auch mal bedeutend war. Bevor die Bundesländer zusammengeschoben wurden. Wusstest du, dass DDR noch Bundesländer hatte, und zwar bis 1952, habe ich letztens bei Wikipedia gelesen. Die gleichen? Wie? Nee. Die hatten die identischen fast, wie sie heute wieder sind. 1952 wurden sie dann aber in 14 Bezirke aufgeteilt, als Verwaltungsbezirke. So wie Mecklenburg und Vorpommern. Die Gäue bei den Nazis zum Beispiel. Ja. Gab es dann auch in Sachsen und in Anhalt? Nee, es gab immer Verwaltungsbezirk und dann irgendeine größere Stadt. Aber auch, weil 14 große Städte findest du im Osten nicht, gab es einen Verwaltungsbezirk Suhl. Suhl? Suhl, ja. Ist keine große Stadt. Kenne ich aber. Suhl ist das Bitburgs Thüringen. Suhl ist Bitburg, das Bitburg Thüringens. Ja. Weil Bitburg ist auch so eine 10.000 Einwohnerstadt mit 4 Brauereien. Suhl ist halt eine 10.000 Einwohnerstadt mit in der Nähe Skisport. Ich habe ich hab Verwandte in Obersuhl. Das ist dann aber schon Hessen. Das ist schon Hessen, aber ja. Untersuhl ist Thüringen, ja. Und da ging die Mauer mitten durch das Kaff. Ja, und dann gibt's viele Ostverwandte von mir, die dann zufällig halt auf der falschen Straßenseite gewohnt haben. Das ist schon witzig. Es gibt ja auch tatsächlich einen Ort, den hat die DDR der BRD dann geschenkt. Also halb. Weil der hatte nur 14 Häuser. Ach komm, BRD. Nee, ihr habt doch also sonst nichts. Der hatte nur 14 Häuser tatsächlich und da wurde dann irgendwann tatsächlich ein bisschen zu anstrengend, als sie dann die Mauer bauen wollten. Oh, und dann haben sie gesagt, drei Stasi-Leute hinschicken. Okay, Problem damit, Wessis zu werden irgendwie. Oder BRD-Bürger, Faschisten zu werden. Faschisten. Um in der DDR-Sprache zu bleiben. Und dieser Ort wurde tatsächlich dann westdeutsch. Das war so ein Grenzkaff dann in sonst wo. Gut. Ja, die hatten auch keine Straße direkt dahin wohl. Und also heute? Die hätten noch eine Straße bauen müssen. Achso, scheiße. Also, war alles. Was ist es heute? Gehört es zu einem, das dann bei neuen Bundesland oder zu Hessen immer? Geblieben. Also ist eine hessische Stadt einfach geworden. Ja. War ja da von vornherein eine hessische Stadt. Also so hätte man dann nach der Wende sagen sollen, okay, jetzt der halbe Ort nochmal Thüringen. Jetzt nochmal der halbe Ort Thüringen. Das war astreines Thüringisch. So habe ich damals in den 90ern, als ich den Fußballverein in Dresden übernommen habe, einiges an Kohle unterschlagen. Mit Spielertransfers. Geil. Ich war nämlich einer dieser spitzfindigen Wessis, der windiger Wessi. Windiger Wessi, der den naiven Ossi. Um nochmal ein Sinnbild für den windigen Wessi, der sich aus den Taschen der naiven Ossis bereichert hat. Der war ich. So wie Oscar Lafontaine. Ja, stimmt. Oscar Lafontaine ist das Kanada des Offenbacher Saarlandes. Saarlandes, ja. Offenbach grenzt ja auch fast an Saarland. Ja, es ist eigentlich in der Gegend. Du musst über Rheinland-Pfalz hüpfen und dann bist du schon im Saarland. Das ist irgendwo in Norddeutschland halt. Genau. Ja. Saarland, Norddeutschland, Offenbach, Norddeutschland. Alles Norddeutschland. Du, ich mache jetzt mal. Wir haben tatsächlich dran gedacht, ihr könnt die Melodie noch hören. Währenddem wir langsam Tschüss sagen. Ach, wir sind am Tschüss sagen. Sind wir am Tschüss sagen? Weiß ich kann auch mal stoppen. Hey, ich muss noch mal kurz in meine Notizen gucken. Ja, vielleicht hast du noch was Spannendes. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich nicht, wie ich mich kenne. Ach, guck mal, da steht jetzt anstatt Markus Lanz, Fakus Lapp bei YouTube. Fakus Lapp. Wir haben über Händewaschen haben wir geredet. Hammer gemacht. Stephen Hawking. Abgehakt. Ja, das war's eigentlich. Ah ja. Biathlon, alles dabei. War eine kurze Folge. War gut, knackig. Gut, knackig. Naja, eigentlich war sie ganz so knackig. Ja. Kauft mehr Waffen. Kauft mehr Waffen. Seid positiv gegenüber Frauen eingestellt. Ja. Und Feminismus fotzt. Feminismus fotzt. Bis dann.